50 languages. 47. 47. Reisevorbereitungen. Reisevorbereitungen. Du musst unseren Koffer packen. Du musst unseren Koffer packen. Du darfst nichts vergessen. Du darfst nichts vergessen. Du brauchst einen großen Koffer. Du brauchst einen großen Koffer. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht das Flugticket. Vergiss nicht das Flugticket. Vergiss nicht die Reiseschecks. Vergiss nicht die Reiseschecks. Nimm Sonnencreme mit. Nimm Sonnencreme mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm den Sonnenhut mit. Nimm den Sonnenhut mit. Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.